Aufzeichnung läuft jetzt, ja? Ja, ja. Ja, also es ging bei mir ja alles los hier im Jahr 2009. Das hat mit einer ganz kleinen Kleinigkeit angefangen. Da hatte ich im Juli 2009 hatte ich beim Softair spielen. Das ist hier sowas ähnliches wie Paintball. Man schießt halt nur mit 6 mm Plastikkugeln. Da hatte ich beim Spielen mehrere Kügelchen verschluckt und ein paar Wochen später habe ich dann halt unterhalb meiner untersten linken Rippe habe ich so ein kleines Objekt halt bemerkt. Habe ich vielleicht gedacht, vielleicht ist was hängen geblieben, es könnte mich eventuell vergiften, weil es der Plastik ist, dann bin ich zum Arzt gegangen. So, zu meiner Hausärztin war ich erst hingegangen. Nach dem ersten Versuch ist gar nichts passiert. Also sprich, sie hat mich nach Hause geschickt mit der Aussage, naja, da kann nichts stecken bleiben. Und beim zweiten Versuch, weil dieses Objekt halt immer noch da war, bin ich halt nochmal hingegangen. Dann war die andere Ärztin da, war ja so eine Gemeinschaftspraxis. Und diese Ärztin, die schickte mich dann, wollte mich zum Ultraschall schicken, weil sie selbst so ein Gerät nicht da hat und gab mir 2 Adressen. Die eine war ein Arzt, der war allerdings schon in Rente mit seiner Praxis. Das andere war eine Klinik. Das ist hier in Magdeburg die Pfeiffersche Stiftung gewesen. Da bin ich dann hingegangen in die chirurgische Sprechstunde und dann war dort ein Chirurg. Der tastete dann auch unterhalb meiner Rippen und konnte dieses Objekt dann ertasten. Anders als halt die Gemeinschaftspraxis da, die beiden Ärzte, die konnten das nicht ertasten. Und er sagte dann hier, dass der einzige Weg, das wirklich sicher abzuklären, sei eine Koloskopie, also sprich eine Darmspiegelung. Und der hat dann mit dem Chefarzt Rücksprache genommen noch am Telefon in meinem Beisein. Und ich habe mir den Namen damals nicht gemerkt. Ich habe bloß nur gehört Chefarzt und ich weiß, dass der Chefarzt von der Gastroenterologie, also der eigentliche Fachmann, der war nicht da. So, und er hat sich dann wahrscheinlich von dem Chefarzt der Chirurgie, weil er Chirurg war, hat er sich da die Zustimmung geholt für die Koloskopie. Und dann wurde die auch 2 Tage später gemacht. Sprich, das war der 31.08.2009. Und dabei muss entweder, ich weiß nicht, ob mit Absicht oder ob da ein Fehler vertuscht werden soll, aber da muss definitiv was passiert sein. Weil diese ganze Koloskopie lief schon sehr merkwürdig ab. Und zwar ging das dann so los, ich bin da frühst, so, ich schätze mal, so 7:30 war es, bin ich da angekommen. Dann hat man mich noch fertig gemacht da in dem Bett. Hier, das war ja, das Ganze war so eine ambulante Sache von 2-3 Stunden bloß. Dann hab ich mich da noch eine halbe Stunde umgezogen, hab noch ein bisschen gewartet, bis es losging. Und dann haben die mich so um 8 Uhr, haben sie mich dann da hochgefahren und haben mich dann da in Narkose gelegt. Und dabei wird es dann ganz interessant, denn dabei hat man mir für die Narkose 2 Flüssigkeiten verabreicht, alles in die gleiche Flexüle, beides im rechten Arm. Das eine war zuerst eine klare Flüssigkeit. Und das andere war eine milchfarbene Flüssigkeit, beides für die gleiche Menge. So, dann bin ich halt eingeschlafen, dann war ich jetzt mal weg. Und als ich dann zu mir gekommen bin, das war, muss dann mindestens 2 bis 2,5 Stunden später gewesen sein, da war ich total dieselig, völlig neben der Spur und habe mich halt gefühlt wie besoffen. Und das Erste, was ich noch weiß, ist, ich habe irgendwie was geleilt. Ich habe irgendwie 2-mal gesagt, es tut mir leid. Und ich, ja, als ich dann 1/2 Stunde später wieder einigermaßen bei mir war, war dann halt eine ganz junge Schwester daneben mir am Bett und sagte zu mir, ich hätte versucht, sie anzugreifen. Ich hätte versucht, unbedingt aufzustehen. Ich habe mir dabei fast noch den Kopf aufgeschlagen. Mich hätte ein Pfleger wieder ins Bett gehievt. Aber daran fehlt mir komplett jede Erinnerung. Also es ist komplett bis heute alles weg. So, und das Merkwürdige daran ist hier, dass da dahingehend schon wieder die Akten nicht stimmen. Denn laut Aktenunterlagen, die ich inzwischen mal mir habe kommen lassen, steht drin hier, ich hätte nur maximal 1/2 Stunde hätte das Ganze gedauert. Ich weiß aber durch Nachrechnen hier, dass ich mindestens 2 Stunden hier, also Zeitfenster von 2 Stunden ist, was mir fehlt. Und außerdem ist in der Medikation, in den Unterlagen bloß angegeben 260 Milligramm Disoprivan. Das kennt man besser unter dem Namen Propofol. Da an der Überdosis von dem Zeug ist auch Michael Jackson ist daran gestorben. So, und das Komische ist allerdings, über dieses Disoprivan ist sowohl in den Beipackzetteln als auch einem Teledoktor, einem Anästhesisten von Abarma, ist nicht bekannt, dass dieses Mittel in irgendeiner Form solch gravierende Nebenwirkungen hat wie Gedächtnisverlust. Oder dass man irgendwie im Delirium Amok läuft und das vergisst und so weiter. Das ist da völlig unbekannt. Das heißt, dieses milchfarbene Propofol kann das nicht verursacht haben. Das muss diese andere klare Flüssigkeit gewesen sein, die man mir da verabreicht hat, die wie gesagt in keinerlei Unterlagen auftaucht. Die Ärzte allerdings dort in der Klinik behaupten hier, dass diese Privaten, das könne das durchaus bei manchen Menschen auch mal bewirken, was aber völliger Quatsch ist. Das kann man überall nachlesen über dieses Medikament, das ist so nicht möglich. So, damals habe ich noch gedacht, gut, Koloskopie überstanden, nichts gefunden, ich wieder nach Hause gegangen. Dieses Objekt unterhalb meiner Rippe ist natürlich immer noch da gewesen, hat aber halt kein Arzt mehr seitdem für voll genommen. So, und dann war ich dann halt in der zweiten Nacht danach, als ich wieder zu Hause war, ging so die ersten Beschwerden los. Das war dann mitten in der Nacht, bin ich aufgewacht, hier mit wellenartig auftretenden Bauchschmerzen. Also sprich, so eine Welle, die kam dann halt mitten in der Nacht, die fing jetzt mit leichtem Schmerz an. Der Schmerz wurde dann immer stärker, bis ich fast schreien wollte und dann ist der Schmerz wieder abgeklungen. Und das so im Sekundentakt, kann man sagen, so alle 30 Sekunden kam wieder eine Welle. So, und dabei muss ich aber ganz doll betonen, ich hatte dabei keinen Stuhl dran. Ich habe aber gedacht, na, vielleicht gehst du mal auf Toilette und versuchst es mal, vielleicht wird es dann besser. Ja, und dabei, was war auch, das war auch für eine Koloskopie nicht normal. Dabei lud sich dann beim Versuch auf Toilette entgegen zu gehen, halt eine riesengroße Menge reinster durch, also reinster Flüssigstuhl. Danach war der Schmerz erstmal weg. Ich konnte schlafen. Aber wie gesagt, gut, das ist diese komische Nachwirkung von der Koloskopie war das wohl gewesen. Jetzt ist alles überstanden, aber nichts da. Da ging es jetzt richtig los. Und zwar war es dann hier wieder 2 Tage später, also danach habe ich ja ganz normal gegessen und Stuhlgang und so. Und das Erste, was mir jetzt auffiel, war halt, dass nach dem Stuhlgang dieses gewöhnte Entleerungsgefühl war nicht mehr da. Sprich, das Völlegefühl wurde chronisch. Und daraus wurde dann in den nächsten Wochen sehr schnell ein Druckgefühl, was sich im Bauch entwickelt hat. Und dieses Druckgefühl, das hat sich dann so im regelrechten Blähbauch entwickelt. Das wurde auch immer mehr. Bin deswegen auch mehrmals noch beim Arzt gewesen. Bestimmt im nächsten halben Jahr darauf etwa 7, 8, 9 Mal. Inklusive auch 2 Mal in dieser Pfeifferschen Stiftung. Die normale Ärztin, wo ich dann war, hier, die konnte da halt nichts finden im Ultraschall und auch sonst nichts. Und die in der Pfeifferschen Stiftung, hier, als ich mit dem Chefarzt nochmal gesprochen habe, von der Gastroenterologie, jetzt eigentlich Fachmann für diese Abteilung, der hat dann bloß immer unter meine Rippen getastet und meinte, das wäre irgendwie so ein komischer Rippenknorpel da, was da zu ertasten ist. Also sprich, die hat den Grund für die ganze Koloskopie hat er völlig aufgehoben. Also sprich, die hätte gar nicht gemacht werden sollen. Und bei dieser Indikation, und das haben mir mittlerweile auch andere Ärzte bestätigt, sprich meine ehemalige Kinderärztin, die ich mal gefragt habe, und auch andere Ärzte, die meinten, bei der Indikation hätten sie nie eine Koloskopie gemacht. Also das an sich ist schon komisch gewesen, dass die es überhaupt gemacht haben. Ja, und dann ging das halt so nach und nach weiter, aber es hat mir kein Arzt geholfen. Dann hat sich dieses Druckgefühl im Laufe von Monaten immer wieder mit schmerzhaften, wellenartigen Schmerzen beim Stuhlgang, die ich immer wieder hatte, hat sich dieses Druckgefühl einfach immer nur ganz langsam Stück für Stück verstärkt, über Wochen und Monate hinweg, mal so in 2-Wochen-Takt, mal im 4-Wochen-Takt, immer mal wieder mit Pause zwischendrin, aber halt dieses Gefühl der Entleerung ist halt nie wiedergekommen. Das ging dann mit der Zeit immer weiter und das war dann nach etwa 10 Monaten etwa muss es gewesen sein, hatte ich zum ersten Mal bemerkt, als ich im Fernsehen zum Beispiel was Lustiges gesehen habe. Ich wollte lachen und auf einmal merke ich diesen Druck im Bauch. Ich kann den Bauch nicht mehr richtig einziehen. Sprich, mein Körper hat das ganz simple Lachen, hat der Körper nicht mehr zugelassen. Ich konnte auch nicht laut schreien und so. Also alles, wo man den Bauch tief einzieht, das ging nicht mehr. Und das ging dann weiter bis zum Januar 2011. Da hatte ich dann erstmal durch den Druck im Bauch, die ganzen Bauchorgane, die müssen einfach aufgequollen sein. Und dadurch wurde dann auch angefangen, die Harnröhre abzudrücken. Sprich, im Januar 2011 hatte ich erstmal Probleme mit dem Wasserlassen. Also alles, was durch die Harnröhre durch muss, das ging halt nur noch verlangsamt oder schwierig oder nur wenig. Ja, und da war ich dann auch in die Notaufnahme gefahren, in das hiesige städtische Klinikum. Die haben auch das noch Röntgenbild gemacht hier und haben gesagt, ja, wir können nichts sehen, haben mich wieder weggeschickt. Dann habe ich mir eine Zeit lang selbst geholfen mit Abführmitteln, weil ich halt auch Angst hatte vor diesem totalen Verschluss im Darm hier, weil er ja sowieso alles schon kaputt ist an den Bauchorganen. Es ging einfach ein Jahr lang gut, hatte er dabei auch immer wieder Schmerzen und immer wieder noch mehr Druck im Bauch. Und heute sieht es halt so aus, dass mein Bauch hier wie eine vorgefallene runde Kugel aussieht, obwohl ich halt einen ganz flachen Bauch haben müsste. Ja. Und jetzt wie viele Ärzte haben denn gesagt, dass sie nichts finden können? Die haben immer nur gesagt, sie könnten nichts finden. Ja, wie viele? Mir wurde auch das öfter unterstellt, dass ich halt jetzt alles, was also psychosomatisch halt bei mir sei. Ja, wie viele Ärzte haben das denn gesagt? Also inzwischen mit allen Ärzten, wo ich bis heute war, das waren, also ich kann es bloß noch schätzen, also es sind bestimmt 10, 15 Ärzte mittlerweile gewesen, die entweder nur Kleinigkeiten finden können oder die gar nichts finden können oder die gleich gesagt haben, halt psychosomatisch. Wurden halt mit der Zeit halt immer mehr Ärzte. Das ist dann, ja, das hat sich dann halt alles so weiterentwickelt mit dem Druck im Bauch, wie gesagt. Und es kamen halt immer mehr Symptome hinzu mit der Zeit. Das ging dann Februar 2012, wurde es dann richtig schlimm, also dieses Jahr. Das war dann Anfang Februar, kam dann auf einmal ein Ganzkörpertaubheitsgefühl hinzu, also sprich ein leichtes Taubheitsgefühl, wie so ein Film auf der ganzen Haut. Das hat halt gekribbelt im Gesicht, in den Lippen und so. Und dann habe ich halt jetzt auch das Schmerzempfinden und alles noch da. Ich konnte auch noch ganz normal alles bewegen. Das ist auch noch normal gewesen, aber halt wie so ein leichtes Taubheitsgefühl. Damals war ich dann auch wieder hier in eine Notaufnahme gegangen, habe gesagt, das ging erst mit dem Bauch los, zu dem Gastroenterologen und so. Und er hatte dann auch bloß gesagt, er kann nichts finden. Er hat auch wieder bloß ein Röntgenbild gemacht. Hat dann auch gemeint, die Ernährung umstellen oder halt psychosomatisch könnte es auch sein, hat er gemeint. Und dann, bei dem Februar war es dann ja viermal gewesen, dass ich in der Notaufnahme war. Sprich, zweimal war ich dann noch da gewesen, weil der Bauch, der wurde dann wieder so attackenweise, wurde der richtig fest und aufgebläht. Da hatte ich auch wieder Angst vor diesem Darmverschluss, bin auch wieder zum Arzt gegangen und immer in die Notaufnahme. Und da hieß es immer bloß, ja, der Bauch ist doch weich, keine Abwehrspannung. Und ja, wieder nach Hause geschickt und halt immer bloß hier mit dem Angebot, ja, wir können Sie den Psychiater vorstellen. Und dann Ende Februar, als es, da kam dann das Extremste. Ende Februar sind mir dann ganz plötzlich am ganzen Körper die Adern aufgequollen, also richtig stark aufgequollen und die haben gebrannt wie Feuer. Richtig, als würde mir Feuerstrahl durch die ganzen Adern schnellen. Und das hat dann das Ganze hat etwa 2 Stunden gedauert. Und dann bin ich natürlich auch wieder in Notaufnahme notgedrungen, auch wenn ich da schon keine Hoffnung mehr hatte, dass es mir hilft. Und dann kam halt so ziemlich das Extremste, was ich bisher mit den Ärzten erlebt habe. Das war dann hier in einer riesigen Uniklinik. Da sagte dann der Gastroenterologe, weil ich ja auch zu denen sagte, hier, das hat alles mit dem Bauch, das muss alles damit zusammenhängen. Und der meinte dann, gehen Sie mal nach vorne, holen Sie gleich wieder nach hinten. So gesagt, getan. Und dann dachte ich, jetzt kommt vielleicht mal ein anderer Fachmann noch dazu. Ja, und es kam dann auch einer, nur der stellte sich dann als Psychiater vor, setzte sich vor mich hin und fragte mich wortwörtlich. Das war seine allererste Frage an mich. Er hatte mich noch nie vorher gesehen. Er fragte mich wortwörtlich, glauben Sie an Aliens, die Ihnen etwas ins Gehirn beamen wollen? Die Frage hat er ernst gemeint. Die nächste Frage war dann hier, wickeln Sie sich zu Hause heimlich Aluminiumpapier um den Kopf, weil Sie Angst vor Strahlen aus dem Weltall haben und dergleichen. Und davon kamen noch etwa 10 weitere Fragen, bis er dann irgendwann mal anfing mit Hören Sie Stimmen und dann hat er noch ein paar Sachen gefragt, haben Sie familiäre Probleme, was haben Sie für eine Ausbildung? Und dann diese ganzen Alien-Fragen, diesen ganzen absurden Mist, hier habe ich natürlich verneint, ich bin ja ruhig geblieben, weil ich wusste so ziemlich genau, was der vorhatte. Auch durch ihre Recherchearbeiten und die anderen Fälle, die ich kenne und auch durch sonstiges, was ich mir mittlerweile an Informationen im Internet zusammengesucht habe über das Vorgehen der Psychiater, da war ich halt vorab aufgeklärt, war ruhig geblieben, habe das alles verneint. Und das Ende vom Lied war, ich musste dafür unterschreiben, dass ich diese Hilfe dieses Psychiaters ablehne, sprich, dass ich nicht mit in die Vollstationäre gehe, wie sie es genannt haben. Weil da kann ich mit Sicherheit von ausgehen hier, dass der mich dann wirklich nur mitnehmen wollte, damit er mich wieder mit irgendwelchen Psychodrogen vollstopfen kann oder mir Elektroschocks durchs Gehirn verpassen kann oder was auch immer die da machen bei einer Psychiatrie. Diesen ganzen kranken Mist halt in mir zu treiben. Ja, da bin ich halt mit der Unterschrift, dass ich halt die Hilfe da verweigere, dann wieder rausgegangen. Muss ich dazu sagen, da war auch meine Mutter als Zeuge noch mit dabei, die hat das ja alles mitgekriegt. Und ja, ab da bin ich wieder nach Hause, obwohl mir die Adern gebrannt haben, die danach hier wirklich bleibend erweitert sind. Also sprich, ich kann die Adern in meinem Körper heute alle sehr viel deutlicher sehen an allen Stellen des Körpers. Ob nun an den Handrückflächen hier oder an anderen Stellen, die sind sogar teilweise verfärbt, die gehen ins Dunkelblaue bis ins Rote sogar, die werden teilweise durchsichtig. Also sprich, das Blut kann man durchschimmern sehen. Ja, und seitdem... Dann war ich wieder eine kurze Zeit lang nicht beim Arzt gewesen und dann danach halt immer mal wieder, weil es wurde ja auch mit dem Taubheitsgefühl immer mal wieder mehr, mal weniger. Bin von Arzt zu Arzt gegangen, auch zu meiner neuen Hausärztin dann und die gibt mir zwar eine Überweisung nach der anderen, aber egal wo ich hingehe, man findet angeblich immer nichts. Jetzt war ich zuletzt jetzt hier nochmal im städtischen Klinikum gewesen, da haben mich dann dieselben Neurologen, die mich im Februar schon mal weggeschickt hatten, die hatten mich dann wieder aufgenommen. Also widerwillig aufgenommen, die meinten, wir klären das jetzt mal neurologisch ab, weil meine Symptomatik, die wäre ja nur vom neurologischen her zu erklären, sprich von den Nerven im Körper, weil ein Ganzkörpertaubheitsgefühl, das gäbe es sonst so nicht, in einzelnen Körperteilen ja, aber nicht im ganzen Körper. Und dann haben die mich halt also ein paar neurologische Sachen getestet. Die haben unter anderem hier EEG haben sie gemacht, hier so ein paar Elektronen haben sie mir angeschlossen und halt so ein paar Nerventests gemacht, ob die Muskeln halt zucken und so weiter. Und eine Lumbalfunktion haben sie noch gemacht und haben dann überall nur so nach Nerven oder irgendwelchen Entzündungen und Bakterien gesucht, was sie nicht gefunden haben. Haben sie noch ein Gehirn-MRT haben sie noch gemacht. Alles negativ natürlich. Und dann kam aber zwischendurch, haben die mir auch wieder einen Psychiater geschickt und der hatte mir dann mal erstaunlicherweise vernünftige Fragen gestellt. Wobei ich dazu sagen muss, aber bei dem Gespräch waren 2 Zeugen gleich mit dabei, 2 andere Mitpatienten in dem Zimmer. Eigentlich wollte er erst mit mir da 4 Augen sprechen, aber das ging ja nicht, weil ich in der Lumbalfunktion noch liegen musste. Na, da habe ich halt in dem Zimmer vorhin anderen Patienten befragt. Das waren halt relativ normale Fragen hier. Zuerst halt hier, warum ich denn unzufrieden sei mit den Abläufen. Und dann hat er mich noch so Sachen, halt auch wieder so Sachen gefragt, wie hören Sie Stimmen und dergleichen. Oder ob ich schon mal in psychiatrischer Behandlung war. Das habe ich dann natürlich alles verneint. Und in dem sein psychiatrischen Konsil geht erstaunlicherweise hervor. Also er bescheinigt mir, dass ich geistig völlig gesund bin. Es gäbe kein Anzeichen für eine Psychose. So, und die Neurologen sagen mir aber dann dennoch, ich müsste ein Ding an der Waffe haben, auf gut Deutsch hier, weil meine Symptomatik hier, sie könnten ja nichts finden hier neurologisch und es wäre nur neurologisch zu erklären und die schicken mich dann halt weg mit der Begründung, wir können nichts finden hier und sie glauben mir nicht und ich hätte wahrscheinlich doch ein Ding an der Waffe und die Aussage des Chefarztes der Neurologen war dann, ja, der Psychiater, das Gespräch, naja, aus einem einzelnen Gespräch, da könnte man ja nicht ersehen, ob sie wirklich gesund sind oder nicht. Ja, und seitdem bin ich da jetzt, das war jetzt vor etwas mehr als einer Woche, dann bin ich da wieder weggegangen und unterrichtete Dinge. Und ich war da eigentlich nur deswegen hingegangen, weil dieses Taubheitsgefühl im ganzen Körper, beziehungsweise die Kraftlosigkeit intensiviert sich ja jetzt seitdem stark. Das war dann an dem vorletzten Freitag halt das, der Grund gewesen, dass halt hier rechter Arm, rechtes Bein und die Kopfhaut wurden halt extrem taub und lasch. Ja, und kaum war ich halt entlassen, letzte Woche Dienstag, kaum war ich zu Hause, ging das schon wieder los. Sprich, diese Kraftlosigkeit, die macht sich im ganzen Körper jetzt immer mehr breit. Das geht jetzt, in den letzten Tagen ging es jetzt schon so weit, dass ich kaum noch den Kopf heben kann. Also es fühlt sich an wie bei so einem Säugling, der den Kopf gestützt bekommen muss. Bei mir, ich fühlt sich jetzt so an, als ob ich die Kraft nicht mehr dazu habe. Die habe ich auch kaum noch. Arme, Beine, Schulterpartie, also so ziemlich alles am Körper verliert so nach und nach die Kraft. Und ich habe jetzt wirklich schon die Tage jetzt die Angst, dass ich jetzt wahrscheinlich demnächst vielleicht aufgrund dieser Kraftlosigkeit mir vielleicht sogar das Herz stehen bleibt oder ich aufhöre zu atmen. Ja, und jetzt sitze ich halt hier und versuche irgendwie einen Arzt zu finden, der mir helfen kann. Jetzt hatte ich noch mal eine Frau Professor, die ich zwischendurch mal hier kennengelernt hatte, mal angesprochen, ob sie mir nicht noch irgendwie einen Tipp geben kann. Die hatte mich dann jetzt hier zu einem Kollegen hier verwiesen mit schönen Grüßen an jemanden in der Charité in Berlin. Es war auch ein Gastroenterologe, da war ich heute erst gewesen. Ja, und als ich bei ihm angekommen bin, hat er mir zuerst irgendwie erzählen wollen, hier wegen der Darmproblematik, man könnte ja alle möglichen Bakterien untersuchen und so weiter. Aber sobald ich anfing, von dem Taubheitsgefühl zu erzählen, von der Kraftlosigkeit hier, fing er bloß alles an, irgendwie ganz richtig zuzuhören, alles zu leugnen und meine ganzen Unterlagen, die ich mitgebracht hatte, mit dem, was man beweisen kann, an den Schäden, die in meinem Körper bereits entstanden sind, auch im urologischen Bereich, wo die Zeugungsunfähigkeit ja mittlerweile auch mittlerweile eingetreten ist, wollte er alles gar nicht sehen. Er meinte, bloß, das brauche ich nicht, erzähl es mal so und so. Ja, nachdem ich dann ein bisschen mehr angefangen hatte zu erzählen von den ganzen Beschwerden, meinte er, bloß, das kann gar nicht sein, das ist alles, sie zaubern sich das quasi aus dem Hut alles, und ich solle doch mit Gott gehen hier und hier, also er könne mir nicht helfen und er wolle auch nicht und ich solle besser gehen. Ja, das war jetzt heute der letzte Stand der Dinge. Was war denn in Berlin gewesen? Sie sagten, Sie wären in Berlin? Naja, das war jetzt der Arzt, von dem ich gerade gesprochen hatte, das war die Charité in Berlin, das war dieser Gastroenterologe. Da hatte mich eine Frau Professor hier, die ich halt kennengelernt hatte, also die ist eigentlich aus der Veterinärmedizin in Leipzig. Die hatte ich auch schon mal vor etwa also 4 oder 5 Monaten mal angesprochen auf mein Problem und sie hatte mir dann auch mal eine Darmflora-Analyse gemacht und meinte auch, natürlich kann das Problem daher kommen. Nur mit ihren Tipps, die sie mir dann gab, hier, ich soll Lactobacillus und Lactulose nehmen, hier, um diese Darmproblematik in den Griff zu kriegen. Das hatte dann allerdings nichts geholfen. Dann hatte ich sie halt nochmal gefragt, hier, haben Sie nicht da jemanden, den Sie kennen, der mir helfen kann? Und sie sagte dann, ja, ein Oberarzt der Gastroenterologie in der Charité in Berlin. Und da hatte sie mich halt hin verwiesen. Ich habe da mal angerufen, habe schöne Grüße von Frau Professor bestellt und dann hieß es auch, ich könne ohne Termin heute mal hinkommen. Da war ich ja auch da gewesen. Das war vor etwa 4, 5 Stunden war ich da gewesen. Und in diesem Gespräch halt, er war halt, wie gesagt, völlig desinteressiert an meinen ganzen Befunden, die ich mitgebracht habe. Er meinte, lassen Sie mal stecken, das brauche ich alles nicht. Dann erzählte er mir da auch nur irgendwas von diesen Stuhltests, die man machen kann. Also sprich, im Stuhl nach Darmbakterien, nach irgendwas suchen, was da nicht stimmt. Hier nach allen möglichen Methoden, die man so hat. Das soll ich im Laufe von mehreren Monaten, soll ich Stuhlproben sammeln, ihm das zuschicken und dann könne er danach gucken, was da ist. Aber alle anderen Symptome, alles, was da noch als Folgeschaden entstanden ist mittlerweile. Hier, das hat ihn alles gar nicht interessiert. Er meinte dann, muss ich alle besser gehen, aber besser gesagt, ich soll mit Gott gehen hier, weil irgendwie er wäre nicht der richtige Mann dafür. Ja, dann bin ich halt wieder unverrichtete Dinge losgegangen, völlig entsetzt, weil ich dachte, jetzt hilft mir endlich mal jemand, aber dem war halt dann nicht so. Und jetzt sitze ich halt wieder hier, ja. Und weiß dann nicht mehr weiter. Wie stark hat sich das alles denn verschlechtert, seit Sie diese Arztbesuche hatten? Also es ging erst ganz langsam, wie gesagt, bloß diesen Druck geführt, und es hat sich dann halt im Laufe von den letzten 3 Jahren hat sich das halt immer mehr intensiviert. Je mehr der Druck im Bauch wurde, je mehr Beschwerden kamen dazu, und es hat sich jetzt, wie gesagt, halt so weit verschlechtert. Wie gesagt, mittlerweile habe ich immer mehr mit Kraftlosigkeit zu kämpfen. Wenn ich bloß die Arme hebe, merke ich schon hier, wie meine Muskeln hier bloß noch zur Hälfte die Kraft aufbringen können, die sie normalerweise haben. Also es ist halt wie ein unnatürliches schwere Gefühl in den Armen, auch im Kopf und überhaupt. Ich weiß jetzt überhaupt nicht mehr, wie lange ich überhaupt noch aufrecht stehen und laufen kann. Weil es gibt jetzt wirklich einen Tagesrhythmus, wird das schlimmer, und ich habe jetzt wirklich einfach nur blanke Angst in meinem Leben. Und es interessiert einfach niemanden. Egal zu welchem Arzt ich gehe, es heißt immer nur, also wir können nichts finden oder es sei psychosomatisch. Und überhaupt, das ist dieses ganz große Ding, worauf ich einfach nicht klarkomme, weil es ist einfach der Arzt, also entweder er kann was finden, was er gelernt hat nach Schema F. Und sobald er mit diesen paar Tests, die ihm in den Sinn kommen, sobald er damit nichts findet, da ist es dann, heißt es immer automatisch, das müsse alles psychisch sein. Und das verstehe ich einfach nicht. Ich meine, es kann ja auch Krankheitsbilder geben, selbst wenn ein Arzt sich wirklich Mühe gibt, da was zu finden, und er findet es einfach nicht, weil einfach die Methoden vielleicht noch nicht die richtigen sind hier, oder weil es einfach noch nicht die richtigen Methoden gibt, aber trotzdem heißt es dann, wenn man nichts findet, automatisch, das wäre, weil sei alles psychisch bedingt. Und dann egal, ob man daran denn verreckt oder nicht, das ist dann diesen Herren im weißen Kittel scheißegal. Dann spielen die Gott und lassen einen einfach verrecken. Hatten Sie mal mit einem Herrn Frönicke darüber gesprochen? Fröhnecke, nein, das sagt mir gar nichts. Gib Ihnen gleich die Telefonnummer. Ist das der Chirurg, den Sie erwähnt hatten? Ja, genau. Kann der mir wenigstens noch helfen hier, wie gesagt, momentan, ich glaube nicht mehr daran, es mir noch zu helfen ist, aber vielleicht kann er mir irgendwie helfen, dass ich wenigstens nicht noch mit großen Schmerzen irgendwie zu kämpfen habe, weil, wie gesagt, ich denke nicht mehr, dass ich es noch lange mache. 0211. Moment. 0211 38 38 73 73 40 40 40 40. Und der ist auch aus Bielefeld, oder wo ist der? Köln, in Düsseldorf. Ah, Düsseldorf. Ja. Okay. Dr. Max Frönicke. Max Fröhnicke. Okay. Dann bedanke ich mich schon mal für die Info. Der ist auch geschädigt. Hatten Sie ja, glaube ich, gesagt, er ist ja auch irgendwie vom System quasi verstoßen worden. Aha. Ich meine, dass Sie mir das gesagt hatten hier, dass er jetzt ja kein praktizierender Arzt mehr ist. Fragen Sie ihn, ich weiß es auch nicht genau. Haben Sie jetzt noch irgendwie Fragen jetzt noch Ja, zu der was ganzen machen Sie jeden Geschichte? Tag, täglich von morgens bis nachts? Was Sie täglich machen oder unternehmen? Ja, Unternehmen mache ich praktisch gar nichts mehr. Ich sitze hier eigentlich bloß noch zu Hause hier vorm Rechner, im Internet, versuche noch Informationen zu suchen. Ansonsten, ja, normalen Tagesablauf habe ich eigentlich nicht mehr. Bestenfalls gehe ich mal noch zu meinem Bruder rüber, der 2 Minuten Fußweg entfernt wohnt, wenn ich mal abends hier mal ein bisschen mehr Kraft habe. Das ist dann halt auch bei mir das Ganze. Also abends geht es mir meistens ein bisschen besser als frühs. Ja, ich glaube inzwischen, also ich denke, dieses Taubheitsgefühl hier, beziehungsweise Kraftlosigkeit, ich weiß, wo es herkommt. Es ist ja wie dieser aufgequollenen Darmschlinge, also sprich den dünnen und Dickdarm. Ich denke mal, es drückt einfach auf die Bauchschlagader bzw. auf die Wirbelsäule drauf, und daher ist denn, da wird aber alles Mögliche abgeklemmt, entweder die Durchblutung oder die Nerven, und dadurch diese Kraftlosigkeit. Und je mehr Druck zunimmt, je mehr wird abgeklemmt. Und von daher, also ich mache nichts mehr großartig. Ich telefoniere bloß rum und versuche irgendwie Hilfe zu kriegen. Ansonsten mache ich eigentlich, ja, eigentlich 24 Stunden fast nur noch hier im Zimmer. Können Sie Sport machen? Gar nicht. Gar nicht zu denken. Ich hatte zuletzt versucht, hier vor etwa 1,5 Jahren, als es noch nicht ganz so extrem war und dieses Taubheitsgefühl noch nicht da war, habe ich mal versucht, bei einem Freund hier, der auf dem Bau arbeitet, der nimmt mich manchmal mit hier zu seinen Jobs hier und sagt, er kann hier ein bisschen was dazu verdienen. Und dann teilen wir die Arbeit halt so ein, dass ich ja halt die Sachen mache, die für mich körperlich schaffbar waren. Das ging früher, als ich gesund bin, war noch sehr gut. Da konnte ich auch bei Dachdeckerarbeiten mitmachen, beim Abreißen oder Ziegel schleppen, aber das geht ja gar nicht mehr. Wie gesagt, zuletzt vor 1,5 Jahren haben wir versucht, bei ihm mitzumachen, aber das ging dann gar nicht nach 2 Tagen, weil Sense, da war dann keine Kraft mehr. Ich bin zwar bloß 71 groß und 60 Kilo schwer, aber zumindest gewisse Sachen konnte ich halt immer mithelfen, um mir ein bisschen was dazu verdienen, aber seit jetzt diese Kraftlosigkeit jetzt so extrem ist, geht da gar nichts mehr. Also ich bin hier froh, dass ich noch die Tastatur bedienen kann. Ich habe ja Ihnen auch dieses Ganze mal schriftlich zukommen lassen gehabt, den ganzen Fall. Und die ganzen Schreibfehler, die Sie da gesehen haben, da können Sie, das war jetzt hier nicht nur, weil ich es jetzt besonders schnell geschrieben habe, sondern es war auch teils, weil ich schon in den Fingern die Kraft schon nachgelassen hatte. Also die Finger von den Tasten richtig hochzukriegen, war teilweise auch schon schwer. Ich brauche noch ein Foto. Ein Foto kann ich auch nochmal mitsenden, damit Sie nochmal eine Webcam machen. Ja, vielleicht ein besseres. Ordentliches, gutes Foto sollte man haben. Na, muss ich gucken. Eventuell habe ich hier noch was rumliegen. Das ist zwar schon ein bisschen älter, aber im Grunde, man erkennt noch drauf, wer es ist. Also man erkennt mich noch drauf. Würde ich ihn auch noch einscannen und dann noch per E-Mail zuschicken. Ja, ja. Ja, ansonsten, wie gesagt, kann ich nichts mehr groß zu sagen. Außer halt, ja, sämtliche Arztbesuche waren halt für die Katz. Egal, wo ich hingegangen bin. Kann man ihn denn äußerlich irgendetwas ansehen? Das ist ja das große Problem. Äußerlich kann man mir im Grunde nichts ansehen, außer vielleicht das eine, nur das sieht niemand als schadhaft an. Das ist halt der Bauch. Also ich hatte vorher einen ganz flachen Bauch. Und wenn ich mich jetzt hinlege, sieht der auch sehr flach aus. Aber wenn ich stehe, dann sieht man halt richtig, wie sich so eine schöne, runde Bauchform entwickelt hat. Das ist halt für meine Verhältnisse, war es halt sehr, sehr viel Bauch. Aber ein Außenstehender würde das nie als unnormal ansehen. Er sagte, er hat ein bisschen Fett dran hier und ansonsten nichts. Was dann halt hier allerdings hier mit Hilfe des genau 1 CT, was noch im Februar, Ende Februar noch gemacht wurde vom Bauch, da kann man halt sehr gut erkennen hier, dass ich halt, also der Fettanteil von meinem Bauch, der ist praktisch null. Also ich müsste eigentlich einen ganz flachen Bauch haben, so wie das da im CT zu sehen ist. Nur der Bauch hängt halt vorwiegend über den Bauchorgane und das will halt kein Arzt irgendwie begreifen. Da sieht man auch, die stehen im urologischen Bereich. Zumindest das wurde mir mittlerweile mal bestätigt von einem Urologen, von einem Chefarzt der Urologie. Der kennt aber auch nicht die ganze Geschichte. Ich habe ja auch bloß mal so versucht, dann zwischendurch mal, wenn man nur so Teile der Geschichte zu erzählen bei den Ärzten, damit sie sich nur mal auf dieses Symptom oder auf jedes konzentrieren. Und da wurde mir halt nur bestätigt bisher, dass halt diese Schäden im urologischen Bereich, dass die sichtbar sind. Ansonsten hat man mir nichts bestätigt. Dass die Bauchorgane überdehnt sind, das hat mir auch keiner bestätigt. Beziehungsweise einen Radiologen habe ich mal gesprochen, der dann mein CT mal 2 befundet hat, der meinte, man könne das wahrscheinlich auch gar nicht sehen, beziehungsweise ein Test hier, wo man sich das mal anguckt im MRT, die Bauchorgane, das würde nichts bringen, weil das Mittel, was ich dafür nehmen müsste, würde meine Bauchorgane halt überdehnen und normalerweise würde man dann an den Darm krankhafte Stellen erkennen, weil dann bloß die gedehnt werden würden oder die nicht gedehnt werden würden, bloß das gesunde Gewebe würde aufgedehnt, irgendwie so hat er das erzählt. Und er meinte, bei mir wäre das aber überflüssig, weil bei mir ist ja eh der ganze Darm betroffen und da könne man nichts, da wäre der Test völlig sinnlos. Er hatte dann noch eine MRT von der Lendenwirbelsäule empfohlen und er hatte noch gemeint, er könne einen unnatürlichen Knick im Dickdarm sehen, aber er möchte mit dem Fall sowieso nichts weiter zu tun haben. Und er meinte, er möchte auch nicht mehr namentlich genannt werden. Er hat mir dann halt bloß am Telefon halt diese Sachen halt bloß bestätigt. Tja, und ich gehe mittlerweile davon aus, wie gesagt, entweder ist es bei dieser Pfeifferschen Stiftung damals hier ein ganz böser Fusch passiert, sprich ich wurde vielleicht mit irgendwas infiziert durch das Koloskopiegerät, womit die mich da koloskopiert haben. Oder es ist wirklich hier brutale Absicht gewesen. Dass die warum auch immer hier, warum auch immer sie es getan haben, die mich wirklich irgendwie so geschickt hier am Darm krank gemacht haben, dass es halt vielleicht wirklich kaum ein Arzt erkennen kann oder soll, dass ich deswegen halt so nach und nach zugrunde gehe. Ich könnte mir allerdings noch einen Grund sogar vorstellen hier, warum sie es vielleicht mit Absicht gemacht haben. Beziehungsweise 2 Gründe. Das eine ist halt, ich habe das zufällig hier ein Testobjekt für irgendein Experiment gewesen, für irgendeine illegale Studie vielleicht. Das andere wäre der Grund, da muss ich allerdings noch bis ins Jahr 2007 zurückgehen. Das ist, das war der Zivildienst in der Uniklinik, den ich immer gemacht hatte. Und da war hier eine junge Krankenpflegerhelfer-Schülerin war das. Also sprich, das ist eine einjährige Ausbildung hier. Da ist man halt quasi noch der Assistent von den Pflegern und Schwestern. Und die hat allerdings mir gleich am ersten Tag erzählt, dass bei ihr beide Eltern Ärzte sind. Ja, und sie war doch hier natürlich schön stolz und dementsprechend arrogant, sag ich mal auch. Und es kann durchaus sein, weil die hatte damals über mich böse Gerüchte damals in der Klinik verbreitet. Da ging es halt bloß darum, da war halt bloß eine gemischte Umkleide. Und da waren wohl die bloßen Blicke von mir, waren ihr wohl so viel der Belästigung, dass sie überall rum erzählt hat, ich hätte irgendwie versucht, sie sexuell zu belästigen oder sie ist wahrscheinlich sogar noch weitergegangen. Jedenfalls ist mir das dann zu Ohren gekommen, da von einem Bekannten, der da auch noch zufällig gerade Mitdienst hatte auf der Nachbarstation, der meinte dann zu mir, hör mal, die hat doch erzählt hier, du hättest sie irgendwie belästigt oder so. Und wenn die da irgendwie was gedreht hat mit ihren Eltern oder was, dann könnte ich mir das durchaus vorstellen, als dass eventuell der Grund dafür war, dass die mich ja wirklich gezielt angegriffen haben. Ansonsten, wie gesagt, könnte ich mir bloß vorstellen, reines Zufallsopfer. Oder es ist wirklich bloß ein Fusch, der vertuscht werden soll. Hilfe von der Ärztekammer und dergleichen gibt es natürlich auch keine. Ich habe ja schon alles angerufen gehabt, auch sogar Amnesty International, Ärzte ohne Grenzen, das ist aber alles. Es hilft einem kein Mensch. Ja. Ansonsten. Rufen Sie mal den Herrn Frönecke an, der kennt sehr viele Ärzte. Werde ich machen. Einfach mal einen Tipp geben lassen. Aber Sie müssten das natürlich kurz beschreiben. Ja, natürlich. Das ja. ist natürlich. Sie hatten Kugeln verschluckt und man hat versucht, die wohl aus dem Darm zu entfernen. Oder so ähnlich. So war es ja wohl gewesen. Dann hat man einen Eingriff vorgenommen und seit den letzten 3 Jahren, seit diesem Eingriff, wird ihre Vitalität immer weiter zerstört. Ja, also mittlerweile, wie gesagt, habe ich wirklich einfach bloß nach Todesangst. Anders kann man es nicht sagen. Und es könnte sein, dass der Darm seitdem sich verengt, meinten Sie? Nee, der ist überdehnt. Der muss richtig massiv überdehnt sein. Wie gesagt, in dem CT, was ich habe, da könnte ich Ihnen auch nochmal einen Auszug von zuschicken. Da sieht man richtig schön in der Queransicht. Da sieht man, also zum einen ist da ja erst die Haut, dann kommt ja diese Fettschicht, die jeder Mensch hat. Und bei mir ist diese Fettschicht, ist halt praktisch, die ist wirklich gerade mal so viel, wie ein Mensch halt braucht, wie es heißt, auf natürlichem Wege, was halt an der Haut halt so dran liegt, an Fettschicht. Das sind ein paar Zentimeter, ganz, ganz wenig bloß bei mir. Und dahinter kommen dann halt die Muskeln. Das ist auch eigentlich relativ wenig von der Schichtdicke her. Und dahinter sind halt bloß noch die Bauchorgane, sprich Dünn- und Dickdarm und dann noch so Blase, was halt da noch so alles mit drin ist. Sehen Sie hier, die Harnblase ist ja bei mir auch so ein Ding, die muss auch schon längst zusammengedrückt werden, denn bei mir ist schon 300 Milliliter, dann kann ich halt hier, habe ich sofort den Harn dran. Das habe ich auch mit dem Miktionstagebuch mal überprüft. Und also mehr als 300 Milliliter geht nicht mehr, dann ist der Harn dran da. Und wenn ich zum Beispiel 2 Liter Wasser am Tag trinke, dann renne ich auch 20 Mal, weil die Blase, die kann einfach nichts mehr fassen. Ja. Die Zeugungsunfähigkeit ist halt, wie gesagt, auch noch eingetreten, weil alles, was da durchgehen sollte, geht halt nicht mehr so richtig durch. Genau, wie gesagt, die stehen im urologischen Bereich an den Samenleitern, sind auch zu sehen an dem CT. Das ist halt völlig, also einmal quoll mir sogar der eine Samenleiter, der quoll richtig stark auf. Also das hat auch 20 Minuten etwa gedauert. Das hat geschmerzt wie die Hölle. Hat mich hier hingelegt, weil ich habe mich schon gar nicht mehr in Notaufnahme getraut, weil die eben eh nicht helfen. Und dann ist es wieder abgeklungen und hat die Spuren davon sind im CT auch noch zu sehen. Was halt mir wirklich als eines bisher bestätigt wurde, nur selbst da sagt dann der Arzt wieder, das müssen irgendwelche Bakterien oder Entzündungen irgendwas sein. Ja. Und wie gesagt, dadurch, dass jetzt überdehnt, die drücken wahrscheinlich auch die Bauchschlagader ab, hier, wo halt auch, ja, wieder die Bauchschlagader läuft, der entlang der Wirbelsäule. Und Taubheitsgefühl kommt dann wirklich auf 2 Arten zustande. Entweder die Durchblutung ist gestört oder die Nerven sind gequetscht. Und dadurch, dass halt der Bauch überdehnt ist, also es geht ja nach vorne, geht's nicht mehr viel mehr von den Bauchorganen wahrscheinlich. Nach hinten geht auch nichts mehr. Da hat sich ja auch schon nach hinten gedehnt. Da hatte ich ja auch schon Schmerzen im Steißbein, hatte ich auch zeitweise gehabt. Ja, die haben es ja nach oben gedrückt, hat sich auch schon. Ich hatte ja auch kurzzeitig auch mal ein Problem mit dem Herzen. Also sprich, normal laufen war für mich wie ein Marathonlauf. Das Herz hat gerast. Das hat teilweise sich angefühlt, als ob mir das Herz aus der Brust springen würde. Hat das von innen gegengeklopft. Das Herz musste sich richtig den Weg freikämpfen. Und das Einzige, was man halt aus den Laborwerten sehen kann, ist halt, dass meine Leber verstärkt arbeitet. Sprich, die Bilirubinwerte, so nennen die sich, sind immer erhöht. Und das wird aber auch mal wieder mit irgendeiner Kleinigkeit abgetan von den Ärzten, wie Morbus Mollenkrach nennen die das denn. Und ansonsten, ja, wie gesagt, der unnatürliche Knick im Dickdarm, genau, das hatte der Radiologe, hatte das ja noch gesagt. Da habe ich auch noch auf CT geguckt und ich meine auch zu sehen, wo das jetzt ist. Also der ganze Darm, der ist erkrankt und das wird keiner wahrhaben. Und wenn ich jetzt zum Arzt gehe und sage, diese ganzen Symptomatiken auf einmal auf, dann heißt es auf einmal, das macht gar keinen Zusammenhang und sie spinnen und machen sich besser auf den Weg hier. Und es kommt höchstens der Psychiater an hier. Ja. Entweder erzählen sie Mist oder wieder. Der eine war ja zu meinem Erstaunen, der hat ja keinen Mist geschrieben, der hat ja wirklich geschrieben, ich sei geistig kerngesund, kein Anzeichen für eine Psychose und aber die anderen Ärzte meinen das trotzdem. Also hier wird wirklich geschlossen gegen mich gearbeitet. Es ist auch nicht möglich, in eine Klinik zu gehen und die machen dann wirklich mal alles hier an Untersuchungen, was geht hier. Also sprich hier mal Nerven, mal Gefäße hier oder auch alles, was überhaupt in Frage kommt, mal alles auf einmal zu machen, das geht gar nicht. Also da fangen sie einfach wirklich irgendwann an zu sagen, hier, deine Oberarzt meinte das zu mir, hier das MRT, was sie von meinem Gehirn jetzt noch gemacht hätten, das wären ja auch wieder Kosten, die im Krankenhaus hängen bleiben würden. Und wir machen das ja trotzdem, wir sind ja so gründlich und so. Und dann auf die Frage hin, warum sie nicht mal einen MRT von einer Wirbelsäule machen, meinen sie bloß, ach, hier hören sie auf uns zu diktieren und hier, wir machen schon gründlich und wie gesagt, die Kosten so für das Gehirn damit bleiben an uns hängen. Ja, also es hieß in dem Strich eigentlich nur, sie haben bloß abkassiert, was abzukassieren ging, und haben sie weggeschickt. Das ist auch egal, wo in der Republik man da sich Hilfe sucht. Ich war ja sogar einmal bis nach Hattingen gefahren, das ist jetzt ganz tief im Westen, ist das in der Nähe von München-Gladbach oder Gladbeck, da so in der Nähe. Da war ich auch im Krankenhaus gewesen, die wollten dann wieder ganz andere Tests machen, aber die haben mich dann auch da wieder teils angelogen gehabt. Sprich, das ging dann los, da eine Ärztin meinte, ich hätte sie für die Untersuchung im Zimmer nicht angetroffen, obwohl ich die ganze Zeit da war. Und dann haben die das CT sich auch wieder angeguckt, die meinten auch, da wäre nichts zu sehen. Und ich dann sage, ja, da ist aber was zu sehen, was mir andere Ärzte schon bestätigt haben, dann heißt es immer, hören Sie auf, hier, Sie spinnen und so weiter. Ja, also unterm Strich, egal wo ich hing, ich hatte den Eindruck, irgendwie, ich weiß nicht warum, aber aus irgendeinem Grund wissen die über meinen Fall anscheinend Bescheid und dann mauern sie wahrscheinlich. Vielleicht reicht da schon die Symptomatikbeschreibung hier, was direkt nach der Koloskopie passiert war. Vielleicht ist es auch, ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, woran sie es merken. Vielleicht auch daran, dass die Koloskopie überhaupt gemacht wurde. Vielleicht ist das so schon so ein Punkt, wo sie die Ärzte sich sagen, okay, eigentlich ist das nicht normal und wenn sie da wieder irgendeinen Fusch gemacht haben oder experimentiert haben, dass sie sich da einfach alle raushalten wollen. Das kann gut sein. Aber es gibt doch eine Stelle gegen Vertuschungsgutachten. Haben Sie von mir damals diese Adresse bekommen? Bin nicht mehr ganz sicher. Das ist vertuscht, weil es kann sein, dass ich irgendwie mal irgendwo angerufen hatte. Ich hatte ja einige Stellen durchtelefoniert, aber alles, wo ich angerufen hatte, da konnte man mir nicht helfen. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob das jetzt noch mit dabei war, weil es waren so viele Adressen, die ich angerufen habe. Müsste ich vielleicht nochmal gucken. Ich glaube nicht. Ich glaube, da hatte ich nicht angerufen. Ich hatte alle möglichen Patientenschutzverbände und so weiter, habe ich alles durchtelefoniert auch. Ja, man kann sagen, ich habe eigentlich alles Mögliche angerufen. Das Einzige, was ich wirklich auch nicht gemacht habe, ist ja quasi die Queen von England anzuschreiben. Aber mein Gott, was soll ich damit anfangen? Ja, das Erbe ohne Grenzen. Na, wie heißt es jetzt nochmal hier? Na, Amnesty International zum Beispiel hatte ich halt auch noch angerufen, aber egal wer, es fühlte sich kein Mensch zuständig. Dann meinte man bloß zu mir, ja, Sie können ja zweimal nachfragen in der Zentrale in London zum Beispiel, das sagte die Frau von Amnesty International zu mir, sie meinte, sie würde schon die Antwort kennen, um sowas kümmert man sich nicht, weil das medizinische Netzwerk in Deutschland, das sei ja so gut, da würde ja jeder Hilfe bekommen. Aber dem ist nicht so. Und, na gut, eine Sache ist ja noch erstaunlich, die vielleicht noch erwähnt werden sollte. Die Klinik, wo ich jetzt letztens war, wieder das städtische Klinikum, wo der Psychiater mir erstaunlicherweise hier bescheinigte, dass ich ja geistig gesund war, hier genau die gleiche Klinik war es gewesen, die, das war im Jahr 2010, nee, doch, ja doch, im Jahr 2010 fing das an, da war ja mein Bruder da auch hier psychotherapeutische Behandlung, wie man so schön sagt. Sprich, meine Mutter ist mit ihm da hingegangen, hier, weil er halt pubertär war, halt ein bisschen aggressiver als sonst. Ich gebe Ihnen jetzt eine Adresse. Moment, das schreibe ich mir auf. Ja, okay. Ich muss gerade gucken, ich muss zurückklicken. Es gibt eine Webseite, die heißt falschgutachten.info. Nein, www.falschgutachter.com. Und unter dem Suchbegriff Vertuschungsgutachten findet man auch einiges. Ah, gut, habe ich mir auch mal aufgeschrieben. Ich werde diesen Arzt noch mal anrufen und dann muss man gucken, ob der mir doch irgendwie helfen kann. Ansonsten, wie gesagt, ich rechne ja jeden Tag damit, dass ich mich ja nicht mehr bewegen kann. Aber noch mal hier wegen dieser Klinik hier noch mal, da was ich gerade sagen wollte. Das war ja genau dieselbe Klinik, die mich, wie gesagt, als geistig gesund bescheinigt hat, zumindest der Psychiater. Das war die gleiche Klinik gewesen, die denn mein Bruder da auch hier mal zum Psychodrogenversuchskaninchen gemacht hat. Sprich, man hatte zu ihm, also der war bloß in einer Tagesklinik da gewesen, aber nicht die geschlossene. Eine Tagesklinik, immer bis 8 Stunden hin am Tag, geht wieder nach Hause. Und dann hat man da halt gesagt, hier, naja, du hast doch mal erwähnt, jetzt mein Bruder, haben sie gesagt, du hast auch erwähnt, dass du nicht so gut schlafen kannst, und dann kriegst du jetzt sogenanntes Seroquel. Scheiße. Und das hat er über ein Jahr lang genommen. Das haben sie dann bis 300 Milligramm pro Long hochgehauen, weil er halt später im Heim war. Hat dann auch einen Bus hier Schulweg gehabt und da wäre auch ein paar Mal morgens das vom Bus gelaufen, weil er so zugedröhnt war. Und nach einem Jahr lang konnte er das absetzen und dann ging es ihm wieder richtig gut. Und dabei haben wir noch rausgefunden, dass man, also zu ihm hatte man ja gesagt und auch zu uns, zu den Angehörigen, das kriegt er damit, damit er besser schlafen kann. Und in den Akten hatte man aber reingeschrieben, das haben wir dann später durch Zufall herausgefunden, dass da drin steht hier, er hätte Schizophrenie und noch irgendwelche anderen Geisteskrankheiten, irgendwelche ominösen. Und diese Akten, die sind allerdings mittlerweile auch alle gelöscht. Also nicht 10 Jahre aufgehoben, sondern die sind da gelöscht worden mit dem Argument, dass man das bei Jugendlichen hier, die in der Psychiatrie sind, dass man das aber mal warnen hier, dass das halt so gang und gäbe wäre, was aber Quatsch ist. Mhm. Ja, und dazwischen hatte ich halt, ja. Jetzt habe ich es gefunden. Also diese Webseite war schon richtig, das hatte ich damals auch einen Sinn gehabt. Da werden verschiedene Fälle behandelt, jedenfalls in einer PDF-Datei. Und das ist wohl alles von Professor Dr. Med Arno Krug in Saale. Das war das, was ich damals Ihnen empfehlen wollte, diese Stelle. Da gibt es auch eine Telefonnummer. Würde ich mir auch aufschreiben. Finden Sie alles auf dieser Webseite, auf der Webseite Vertuschungs- oder Falschgutachter, ne, habe ich eben gesagt. Falschgutachter.com, ja. Ja, finden Sie aber auch im Internet, wenn Sie alle diese Begriffe dort eingeben. Falschgutachten.info heißt es hier auch noch. Ich weiß nicht, wie viele Webseiten es da gibt, aber eine ganze Menge. Und PDF-Dateien sehe ich jetzt gerade hier. Die Vertuscher, das ist ein Artikel. Oh Mann, ist das blöde. So, aus dem Spiegel, ja, so eine Spiegeldatei. Gucken Sie unter dem Suchbegriff Falschgutachten und Gefälligkeitsgutachten, dann finden Sie auch Ansprechstellen. Okay, na, ich habe gerade mal schon mal falschgutachter.com eingegeben, da habe ich jetzt hier schon direkt die Seite gefunden, hier falschgutachten.info. Ja. So weiß-grau gehalten das Ganze. Hat man über Sie auch Gutachten gemacht? Etwas, was Sie schriftlich haben? Nein, es ist jetzt angedacht hier von dem MDK, also sprich vom Medizinischen Dienst der Krankenkassen, ich bin ja bei der Barmer versichert. Das ist jetzt angedacht, die warten jetzt noch auf Unterlagen, nur da stellt sich der MDK jetzt auch schon ein bisschen schwierig an, weil die sitzen wohl in 3 verschiedenen Städten hier in Sachsen-Anhalt, also in Leipzig irgendwie, dann noch eine in Stendal und eine noch irgendwo anders. Und erst wenn die alle Unterlagen haben hier, dann wollen die das hier zur Einsicht nehmen und ob die denn dazu was Brauchbares sagen oder nicht, das weiß ich noch nicht. Aber ansonsten sind noch keine Gutachten gemacht worden. Mhm. Ja, ansonsten kann ich jetzt, habe ich so ziemlich eigentlich alles gesagt. Mhm. Können Sie alleine einkaufen gehen? Noch ja, aber ich weiß halt nicht mehr wie lange. Es kann jetzt schon jeden Tag so weit sein, dass ich ja nicht mehr laufen kann. Aber heute ging es noch. Und das Gefühl ist Schwäche, als ob Sie zu wenig Kraft hätten? Ja, das ist halt, also normalerweise, jeder Mensch hat ein normales Kraftempfinden. Jeder Mensch weiß halt, wie weit er damit gehen kann, was er heben kann und dergleichen. Und bei mir war es dann halt hier, zuerst war es halt bloß Taubheitsgefühl auf der Haut und mittlerweile fühlt sich das so an, als ob die Muskeln hier halt zur Zeit nur so 2/3 ihrer normalen Leistungskraft haben. Also sprich, ich versuche zum Beispiel den linken Arm zu heben, ich hebe den richtig hoch und merke dann im linken Oberarm hier, dass da irgendwie was nicht stimmt hier, dass da irgendwie die Kraft ist halt weg. Also als ob bloß der halbe Arm sich bloß noch quasi aktiviert und sich anheben lässt, als ob der halbe Muskel bloß schlaff rumliegt. Und das gleiche auch gerade im Nackenbereich, im Schulterbereich, rechter Arm, die Kopfhaut, wie gesagt, war kurzzeitig so richtig extrem. Und mittlerweile ist sogar die Sehstärke bei mir dadurch betroffen. Also es ist, als ob die Augen sich so nach und nach mit abschalten. Das Bild wird immer unschärfer. Wie alt sind Sie jetzt? Ich bin jetzt 25. Angefangen hat das, da war ich 22. Und einen Beruf erlernt? Ich hatte mal angefangen im Beruf zu lernen, hab's aber leider abgebrochen. Das war Kinderpfleger, war das gewesen. Hatte schon ein paar Stationen dadurch. War halt auch zwischendurch auch bei der Bundeswehr gewesen und dann halt bloß ein paar Monate. Und dann habe ich halt da den Restzivildienst gemacht, weil sie halt gesagt haben, wenn du hier nicht die vollen Monatszahl durchmachst, dann machst du einen Restzivildienst. Da waren halt das mit diesen Doktorstöchterchen da in der Uniklinik gewesen, diese Geschichte da. Wobei ich dazu sagen muss, hier, mir ist das damals schon aufgefallen, wie rüde die auch mit manchen Patienten teils umgegangen sind. Oder wie die teils sogar auf den Tod von manchen Patienten sogar schon gewettet haben. Also das war dann richtig extrem gewesen. Da haben sie einmal wirklich 2 Schwestern hier beisammen gesessen, hier in dem Schwesternzimmer und haben wirklich gesagt, der Herr sowieso, der macht wahrscheinlich nur noch höchstens ein paar Tage oder so. So richtig schön salopp von oben herab. Den haben sie wahrscheinlich bettlos. Und da sind mir noch andere Sachen zu Ohren gekommen. Einmal hat mir zum Beispiel ein Bekannter von mir erzählt, hier, als er dann da noch seine Ausbildung angefangen hatte, da war ich schon nicht mehr dabei. Da hat er gemeint, er hat einen anderen Zivildienstleistenden da mitbekommen, wie der zusammengestaucht wurde. Und der wurde dann halt auch von dem Stationspfleger damit bedroht, hier, wenn er noch einmal sein Zeug hier rumliegen lassen würde, dann würde man ihn ans Bett fesseln. Wobei man die Ausstehenden damals, oder die Umstehenden damals halt gedacht haben, das wäre wahrscheinlich mehr eine leere Drohung gewesen oder Spaß oder so. Aber ich denke heute, das war wahrscheinlich sogar ernst gemeint. Bei den Methoden, was sie so tagtäglich anwenden. Ja. Wie gesagt, ich kann jetzt. Rufen Sie nochmal an, wenn Sie mit dem Herrn Frönicke gesprochen haben. Dann soll ich Sie nochmal anrufen, okay. Und dann mich anrufen. Alles klar. Wenn Sie ihn erreicht haben. Sind Sie da dran? Ja. Nee, manchmal kommen Sie so abgehakt an, letztens habe ich wieder gar nicht verstanden. Rufen Sie mich wieder an, wenn Sie ihn erreicht haben. Okay, alles klar, würde ich mal. Dann werde ich ihn gleich mal anrufen und dann das Foto schicke ich Ihnen heute oder alles spätestens morgen schicke ich Ihnen das noch zu. Ja. Okay, alles klar, dann bedanke ich mich. Ja, dann bis dann. Tschüss. Was war denn gestern gewesen? War irgendetwas Besonderes? Nö, gar nicht. Es hat sich halt, wie gesagt, der Zustand wird jetzt immer gravierender, immer schlimmer. Und ich hatte bloß gestern bloß versucht einzuschlafen, so ab Mitternacht in etwa. Und dann, wie gesagt, sobald ich versucht habe, Augen zuzumachen und in die Schlafphase überzugehen, dann wurde die Frequenz so langsam, dass ich halt jedes Mal einen Schreck bekam. Das Herz hat dann ganz kurzzeitig extrem beschleunigt. Und dann musste ich die Augen wieder aufreißen mit richtig viel Kraft. Also Arme, Beine, Augen, alles musste ich mit extrem viel Kraft aufreißen. Und wenn die Augen wieder aufwachen, dann war die Herzfrequenz wieder relativ normal. Aber sobald ich versucht habe zu schlafen, ging das immer wieder los. Das ging dann bis 5 Uhr nachts durch und dann 5 Uhr konnte ich dann doch mal einschlafen, ohne dass es komplett mir alles versagt, das ganze Herz-Kreislauf-System. Hatten Sie denn eine Art Blubbern im Brustkorb? Nein, das noch nicht, nein. Es war halt bloß diese völlige Kraftlosigkeit, die sich auf dem ganzen Körper dann extrem ausweitete. Aber wenn ich den Puls gemessen habe, dann war er halt hier, also wenn ich Augen auf hatte, so 80 und mal 60. Und sobald ich die Augen zu hatte und schlafen wollte, ging er halt ganz extrem, wurde er ganz langsam. Konnte ich richtig fühlen. Hatten Sie Kaffee getrunken? Nee, mein Kaffee würde das eher beschleunigen mit Koffein. Das würde ihn eher steigern, anstatt dass er zu niedrig wird. Mhm. Weil wenn das Herz, wenn es halt, das kann man kann ja auf zwei Arten den Herzkasper kriegen, wenn es entweder zu schnell wird hier, dass das Blut nicht mehr richtig pumpen kann, weil das Herz dann quasi bloß noch richtig zuckt hier, also nicht mehr richtig sich zusammenzieht. Oder wenn es halt zu langsam ist, dann kommt der Sauerstoff halt zu langsam wahrscheinlich an, der transportiert wird durch den Blut. Und dann gibt es ja halt dieses totale Herzkreislaufversagen. Heute ist der 17. Oktober 2012, 17.28 Uhr. Und das war gestern etwa Mitternacht. Ja, von Mitternacht etwa bis 5 Uhr frühs. Und jetzt war ich ja eben deswegen auch nochmal in dieselbe Klinik nochmal gefahren. Ich hatte vorher extra mal angerufen, habe gefragt hier, was man da jetzt machen kann hier, beziehungsweise es hat sich jetzt verschlimmert und dass die Neurologen da mal nichts finden konnten, als ich vor 2 Wochen da war. Dann hatte mir erst die Sekretärin da hier von einem Kardiologen, Professor, Chefarzt, hatte mir dann gesagt, ja, wir können EKG machen, wir können ein bestimmtes Blutbild machen, um das herauszufinden, ob hier im Herz das nicht stimmt. Und nachdem ich denn da jetzt vor nicht mal einer Stunde war es gewesen, bin ich da angekommen und anstatt, dass mich da ein Kardiologe oder ein Internist, was eigentlich angedacht war, hier mich da untersucht, hier kam dann wieder der gleiche Neurologe, wie die mich schon da weggeschickt hatten hier, die man meint, ich hätte ein bisschen Dinge in der Waffe, kam dann wieder und der hat mich dann im Grunde bloß 10 Minuten, 15 Minuten lang bloß bequatscht. Ich habe mich dann nur beschwert in einer Tour, warum hier das nicht richtig gemacht hat und außer halt mal Puls messen und Blutdruck messen und zu sagen, ja, alles normal, wir können jetzt nichts machen und EKG und alle möglichen Bluttests, egal was, es gäbe gar nichts, woran man jetzt erkennen könnte, ob mir ein Herzinfarkt droht oder nicht. Ich soll doch wiederkommen, wenn der Herzinfarkt da ist. Hat er das wörtlich so gesagt? Nicht ganz so wortwörtlich. Ich habe ihn halt gefragt, hier, was ist, wenn ich jetzt heute Nacht einen Herzkasper kriege hier? Und dann sagt er, ja, dann kommen Sie nochmal. Da rufen Sie sich einen Notarzt und dann kommen Sie nochmal. Haben Sie denn ein Nottelefon sich eingerichtet? Was jetzt für ein... Ein Telefon, das Sie bedienen können, wo Sie nur drauf ticken brauchen und dann wird automatisch gerufen. Nee, das habe ich nicht, ne. Nottelefon. Müssten Sie sich wohl von der Krankenkasse finanzieren lassen. Kostet auch nicht viel. Ach so, da kann ich mal anfragen, ja. Das ist wichtig, wenn das so sein sollte. Und Sie haben so ein Gefühl wie ein Stein auf dem Bauch, dann muss man natürlich auf den Knopf drücken und dann wird sofort ein Krankenwagen gerufen, automatisch. Weil man ja dann vielleicht gar nicht genügend sprechen kann. Ja klar, mal, das werde ich dann auch noch machen, ne? Aber es ist, wie gesagt, dieses Krankenhaus ist jetzt abermals so gewesen, also alles, was ich da erklärt habe, versucht habe zu erklären, das wird ja alles hier für harmlos oder für psychologisch, psychosomatisch abgetan und so weiter. Und dann hat er sogar noch versucht, den Neurologe hier mich insoweit zu verarschen hier. Er meinte ja dann, also zwischen somatomorph und psychosomatisch, das wäre ja alles verschiedene Sachen und das hieß ja nicht automatisch, dass man bekloppt sei. Und dann habe ich nur zu ihm gesagt, naja, hören Sie auf, mir irgendwas zu erzählen, das kann man noch so schön umschreiben, in Wahrheit meinen Sie genau dasselbe. Und dann ist ihm dazu erstmal nichts eingefallen. Weil im Grunde psychosomatisch heißt ja nichts anderes, aber steckt dieses Wort Psyche, steckt ja da schon drin und es das heißt ja aus dem Lateinischen übersetzt nichts anderes außer Seele. Also sprich Seele, sprich Geisteskrankheit. Und wenn wir den Neurologen mir erzählen, psychosomatisch hat damit nichts zu tun. Psychosomatisch bedeutet aber auch, wenn man sich schlecht fühlt, dass der Körper mit darunter leidet. Das heißt, dass das Leiden wohl da ist, aber verursacht durch eine Angst zum Beispiel. Vielleicht kennt ihr das, also wenn man Angst, wenn man Angst hat, dass man dann ein Schwächegefühl hat. Ja, sowas gibt Beispiel. Es. Zum Beispiel, das hat er auch gemeint, hier, also organisch könnte man ja bei mir nichts finden, nur bei mir habe ich ihn noch gefragt, hier, was ist denn mit meinem CT, was ihr nun eingelesen habt, da wolltest du ihm ja auch mal eine Meinung zu sagen, weil das Ganze ist ja bei mir, die Darmproblematik, damit hat es ja angefangen und dann hat er ja nur gemeint, hier, als ich gesagt habe, ja, was ist denn mit dem Befund hier, dann meinte er, wir können das nicht machen und er als Neurologe kann zu dem Bauchorgan schon gar nichts sagen und so. Dann habe ich ihn gefragt, naja, warum guckt sich das denn nicht mehr jemand an, der hier Angst vor Bauchorganen hat? Und dann meinte, dann guckt er bloß auf seine Uhr, deutet auf die Uhr hin und sagte, ja, also jetzt hier, wir sind Notaufnahme und hier, da müssen wir mit zum Hausarzt gehen hier und das ist nicht mein Job und das geht jetzt nicht, also er könne das überhaupt nicht zeitbefunden. Und die Radiologe meinte dann auch an den Tag, als sie gemerkt hat, dass das nicht von ihnen erstellt wurde, dass sie dazu irgendwie nichts sagen dürfe, meinte sie zu mir. Was ja durch Quatsch ist. Und das hat mir sogar eine Sekretärin hier von dem Kardiologenchef aus bestätigt, als ich zu ihr sagte, die Radiologe meinte, mein CT, was man da eingelesen hat, das könne man da, hier dürfe man nicht zeitbefunden, hier, beziehungsweise überhaupt befunden, hat sie gemeint, das ist Quatsch, sie dürfe das natürlich. Also es verweigert wirklich alles in meinem Fall, was sie auf den Kern des Übels hindeuten könnte. Mhm. Und überhaupt war ja eigentlich angedacht, dass mich heute da ein Internist mich untersuchen soll oder auch vielleicht sogar ein Kardiologe, nur stattdessen hier kam mir direkt wieder genau der eine Neurologen-Oberarzt, der mich da, wie gesagt, schon weggeschickt hatte. Nachdem er meinte, neurologisch organisch kann man nichts finden und auch gleichzeitig kann man das CT halt nichts weit befunden, sagt er. Er ist Neurologe, hat der Verbrauchorgan, keine Ahnung. Und Herz und alles drum und dran, das wäre jedes Mal noch was ganz anderes und ich hätte jedes Mal wieder irgendwas Neues, meint er hier, mal dann ja, mal dann wieder nein und so weiter. Aber mal das in einen Kontext zu bringen, dass das alles mit der Darmproblematik angefangen hat und sich davon ausgehend sich alles verschlimmert hat, also das will er gar nicht wahrhaben. Das wäre alles Quatsch. Würde ich mir alles bis einbilden. Oder einreden. Mhm. Ja. Wie gesagt, jetzt muss ich gucken, jetzt halt mit dem Chirurgen, jetzt, wenn ich ihm das zuschicke. Und er soll Ihnen auch einen Arzt empfehlen. Können Sie gerne machen. Er soll Ihnen einen empfehlen. Also naja, wie gesagt, er wollte erst, dass ich ihm das zuschicke und also ich habe das jetzt noch nicht ganz verstanden. Also er meinte irgendwie, er wäre in Eile und müssen noch zu einer Sitzung. Also ist er jetzt doch noch tätig als Arzt? Er macht etwas Berufliches mit Patenten und wer weiß was. Ich weiß nicht was. Ach so. Mehr weiß ich nicht. Na gut, naja, muss halt erstmal so bleiben. Ich schicke ihm das zu und dann muss er sich das mal angucken. Weil ich denke, er mit dem CT, also ich vermute, es passt, wenn er das CT sieht, dann wird er wahrscheinlich das eine Wolken fallen. Weil was ich hundertprozentig weiß vom CT ist halt, wie gesagt, die Schäden im urologischen Bereich, die sind eindeutig zu sehen. Es wurde mir auch mal von einem Urologen bestätigt. Das andere war ja dann auch hier, wie gesagt, der Fettanteil, der im CT zu sehen ist, hier, das wurde mir auch einmal bestätigt. Also es geht halt praktisch gegen null, also sprich so im Bauch hier, wie auf dem Bild, was ich Ihnen geschickt habe, hier, also kein Mensch mit gesunden Bauchorganen und bei dem Fettanteil hat einen runden Bauch, also müssen bei mir die Organe überdehnt sein. Und das will halt irgendwie kein Arzt hier so wirklich begreifen. Oder streitet's ab. Weil ihr wahrscheinlich sofort sieht, okay, der hat eine ganz böse Murks gemacht oder das war wirklich hier Hinrichtung, könnte man sagen. Ein Experiment. Denn die Psychiaterin, da habe ich Ihnen auch nochmal ein Bild, einen Artikel zugeschickt hier. Also die Oberärztin, die jetzt damals diese Koloskopie bei mir gemacht hat, die hat ja auch eine Fortbildung im psychiatrischen Bereich, habe ich jetzt da ja auch in diesem Artikel gelesen. Also die ist genau die Sorte Verbrecher, wie man es aus der Psychiatrie kennt. Brauchen Sie eine Rechtsanwältin für Ihren Fall? also mir ging es eigentlich von Anfang an nicht um das Rechtliche. Also das brauche ich momentan nicht. Und wenn ich das brauche, da habe ich schon jemanden an der Hand. Also da wüsste ich, wo ich mich hinwenden muss. Nur mir geht es ja momentan erstmal darum, hier, dass dann hoffentlich der Chirurg dann sagt, hier, da und da gehen Sie hin und dann werde ich endlich mal wirklich untersucht, ohne dass das vertuscht wird oder so. Können Sie denn das nächste Mal Fotos von dem Krankenhaus machen, wo man Sie abweist? Da wollte ich Sie sowieso noch was fragen, ja, hier, weil es geht, glaube ich, habe mich ja in diesem Krankenhaus auch beschwert und die meinen dann, ob ich prinzipiell zu einem Gespräch bereit wäre. Und dann habe ich natürlich gesagt, ja, jederzeit. Und wenn die sich jetzt bei mir melden und die sagen zu mir, kommen Sie her, wir machen jetzt ein Gespräch mit dem, weil ich habe mich bei dem ärztlichen Direktor bzw. mit der Sekretärin habe ich gesprochen, da habe ich mich jetzt beschwert. Und die meinte, in ein paar Tagen kriege ich Rückantwort von denen, weil der Chefarzt von denen muss ich jetzt noch äußern. Und wenn die jetzt zu mir sagen, kommen Sie her zu einem Gespräch, dann würde ich sie ganz einfach fragen, ob sie nicht Lust hätten, vielleicht mit der Kamera dabei zu sein. Wo, welche Ortschaft ist das? Das ist Magdeburg, das ist ein ganzes Stück von Ihnen. Ja, aber wie wäre es, wenn Sie ganz einfach selbst ein paar Fotos vom Haus machen und ich werde dir mal einen Brief schicken? Das kann ich auch machen, klar. Dann müssten Sie aber mir das Foto senden. Dann müsste ich mir erst einmal schnell nochmal irgendwie eine Kamera besorgen, dann fahre ich da nochmal hin, dann mache ich extra mal das Foto. Digitale Kamera? Eine digitale Kamera und ein paar Fotos. Ja, na wie gesagt, dann muss ich mir jetzt die Kamera noch besorgen. Aber das sollte nicht das Ding sein. Das werde ich dann noch machen. Vielleicht fahre ich sogar heute nochmal los, wenn ich jetzt noch eine auftreiben kann. Weil ich momentan habe jetzt hier bloß irgendwie, muss ich nochmal gucken, wo hier überhaupt noch eine rumliegt. Ich glaube, ich habe noch einen, aber ob die wirklich noch so brauchbar ist, ich muss nochmal gucken. Das wird schon hinhauen. Aha. Ja. Hat denn der Herr Frönicke etwas gesagt, was er machen könnte, außer dass sie ihm die Sachen dahin schicken? Ja, also er hat sich erstmal eine Weile lang hier mal die Geschichte angehört und dann, nachdem ich so etwa 15 Minuten versucht habe, ihm das zu erklären, meinte er dann, da er in Eile sei hier, hat er gemeint, hier, er möchte sich die Unterlagen dazu mal im Detail angucken und ich soll ihm das doch alles per Post mal zuschicken. Also wirklich genau gesagt, was man da jetzt machen kann, hat er noch nicht. Das ist allerdings auch ein recht komplizierter Fall. Das lässt sich unterm Strich so nicht von der Hand weisen. Es kommt ja was Zweites. Wenn Ihnen jemand genau das zugesteht, was Sie hören wollen oder was Sie erwarten, dann ist Ihnen auch noch nicht geholfen. Es könnte ja sein, dass man sagt, da kann man nichts machen, aber das ist eben so. Das wäre natürlich möglich, ja, womit ich, also fast rechne ich sogar damit, weil mir die ganzen anderen Körper sind mir alles und aufgequollen und dadurch ist womöglich sogar das Herz schon mit geschädigt worden. Das kann durchaus sein, dass mir dann irgendwann mal einer wirklich sagt, hier, okay, jetzt ist es aber schon zu spät. Wäre durchaus möglich. Und das meine ich nicht, dass es nicht zu spät ist, aber es kein Mittel dagegen gibt. Das ist es ja. Man kann ja nicht ohne Darm leben. Naja, das auch. Man kann auch am Darm nicht alles machen. Naja, der Darm, der funktioniert ja an sich ja wie dann noch. Er ist ja bloß ja völlig halt über den, der drückt ja auf alles andere drauf. Das ist ja die Hauptproblematik. Man müsste irgendwie den Darm wieder auf eine, sagen wir mal, auf eine normale Größe, irgendwie auch immer man das anstellen will, als Arzt den zurückkriegen. Oder was halt auch schon möglich ist, das weiß ich ja, also man kann mittlerweile sogar schon diese Organe transplantieren. Das wäre ja noch so der letzte Notanker, denn. Also Dünndarmtransplantation, auf jeden Fall weiß ich, die sind schon möglich. Haben Sie denn unter den Suchbegriffen mal geguckt, die ich Ihnen benannte? Ich habe, wie gesagt, ich war ja auf der einen Seite Vertuschungsgutachten war ich gewesen. Ich habe da auch mal geguckt nach Kontakte, ich wollte auch mal anrufen, aber das ist ja da nicht so ganz einfach möglich. Die wollen ja das direkt nur schriftlich haben und direkt Telefonnummer war da ja nicht aufgeführt. Es gibt da schon Nummern. Man muss eben unter diesem Namen nochmal neu googeln. Wie der heißt, dieser Doktor, der da diese Gutachten zum Teil offengelegt hat. Falschbegutachtung. Also ich hatte da schon mal eine Stelle gefunden. Patientenschutzverband oder sowas in der Art, ne? Naja, Patientenschutzbund und so hatte ich auch schon mal angerufen. Also das waren einige verschiedene gewesen hier. Bei dem einen meinen sie, sie haben gar keinen Arzt da. Also sprich, die können einen da wirklich bloß hier mit einem Anwalt und dergleichen einen zur Seite stehen. Aber wie gesagt, ich habe das ja schon auch immer gesagt zu den Leuten, wenn die mir das angeboten haben, also als Rechtliche, das ist für mich erstmal hinten an, ich will erstmal wieder gesund werden und dann kann man sich um diesen rechtlichen Kram, da kann man sich dann auch rumstreiten und Schmerzensgeld und alles Mögliche einplanen. Haben Sie mal mit der Frau Stempel drüber gesprochen? Stempel sagt mir jetzt nichts. Die sollen Sie mal anrufen, die kann Ihnen vielleicht was dazu sagen. Dann schreibe ich mir mal einen Namen und Nummer am besten nochmal auf, wa? Ja. Moment, Frau Stempel, das war jetzt aber nicht hier die Anwältin, die Sie mal interviewt hatten, oder doch? Nein, eine Frau von einem Patientenschutzverband. Ich weiß nicht, was die alles in der Zwischenzeit macht, aber die hat wohl da vielleicht auch Empfehlungen möglich. Und jetzt kann ich Ihnen vielleicht die Nummer geben. No, schreibe ich mir gerne auf. Ich muss sie gerade erst raussuchen. Bearbeiten, Suche. So. 02066 02066 55 216 216 Ingrid Stempel. Alles klar. Das ist der Fall, wo der Mann keinen Sauerstoff bekommen hat und im Krankenhaus durch Gewalt der Ärzte zu Tode gekommen ist. Auf meiner Webseite Tod durch Ärzte. Kennen Sie den Film? Ach doch, also ich glaube, ich weiß hier, wen Sie meinen hier. Das war doch hier... Am Grab gefilmt. Wo sie dann noch so dasteht am Grab und dann sie mit dem Mikrofon, da sieht man auch in der Kamera und dann sagt sie, hier, mein Mann hat mal zu Tode gespritzt. Oder ja, so. Das ist die Frau Stempel. Genau, ich glaube, die Nummer hatte ich mir, glaube ich, sogar schon mal notiert hier, aber angerufen hatte ich sie noch nicht, weil... Damals dachte ich ja nun, das war jetzt nun der eine Fall, den sie jetzt brutalerweise durchlebt hat, da habe ich jetzt nicht gedacht, dass sie mir irgendwie weiterhelfen können. Und darum wollte ich sie nicht auch mit irgendwelchen Fragen damals quälen. Aber wenn sie sagen, dann würde ich sie dann doch nochmal anrufen. Ja. Ich schreibe mir das mal kurz dazu. Der Mann mit Sauerstoff war das. Okay. Ja. Ansonsten kann ich halt bloß noch, hier ist noch andere Bekannte, noch eine Hand zum Beispiel, kennen Sie das Buch Opfer eines Arztes? Nein. Das hat eine Frau Annegret Markendorf geschrieben, die hat unter anderem über ihre Erlebnisse mit Ärzten und Ärztefusch geschrieben, die hat ja auch eine ganze Palette erlebt, also unter anderem ist wohl auch ihr Mann auch durch Ärztefusch umgekommen, und dazu habe ich sie jetzt nicht nochmal im Detail befragt, also sie war aber mit ihrem Fall, da ging es dann hier um diese Brustimplantate, die man ihr verpasst hatte, und die dann aufgerissen sind, also sprich, sie könnte sich die Implantate hier quasi rausziehen mit bloßen Fingern, weil die waren schon benutzt schon mal, die, und ich weiß nicht, also irgendwie tausend Sachen, die da eigentlich nicht hätten passieren dürfen bei ihr, und damit war es auch schon ein paar Mal im Fernsehen in dem Fall, aber das war halt so das Extremste bei ihr, mit dem, ja, da sind die Brüste quasi aufgeplatzt, man konnte dann raus, so rausziehen, die Brustimplantate, die sie, glaube ich, gar nicht haben wollte. Mhm. Die waren dann irgendwie irgendwann mal drin und so, und dann gab es da auch noch rechtliche Streitereien. Die hat ihren Fall ja sogar gewonnen. Die hat ja auch sogar eine Page dazu im Internet, in der Homepage. Kann ich Ihnen auch mal geben. Moment, ich muss kurz nochmal raussuchen. Per E-Mail. Kann ich Ihnen per E-Mail geben, ja. Moment, Impressum. Ah, die heißt eigentlich auch bloß einfach, genau, die heißt einfach nur www.opfer-eines-arztes.de. Mhm. Und da hat sie halt ihr Buch und da kann man die auch erreichen, wenn man mit ihr mal sprechen möchte. Sie ist eine sehr nette ältere Dame, also mit der kann ich, verstehe ich mich inzwischen sehr gut. Und sie versucht mir auch zu helfen, soweit es geht. Aber sie kann sich halt schwer vorstellen, dass Ärzte wirklich mit Absicht da einem Menschen Schaden zu fügen. Bei ihr war es halt wirklich halt wohl Fehler gewesen, vermeidbare Fehler. Und da meint sie, also wirklich mit brutaler Absicht, das kann sie sich nicht so richtig vorstellen. Aber dass halt wirklich schon sehr oft gefuscht wird hier und dass da viele Ärzte hier falsche Medikamente und so verschreiben, das ist hier schon klar. Gibt's denn da einen Film über die Frau? Man muss versuchen, sie mal einzugeben, Annegret Markendorf, einfach mal hier auf Google hier unter Videos. Und da müsste, glaube ich, ein Bericht sogar noch kommen. Wie gesagt, sie war ja irgendwie in zwei, drei kleineren Fernsehsendungen, WDR oder dergleichen, war sie auch mit drin gewesen. Ich gebe das gerade selber nochmal ein. Annegret Markendorf, YouTube. Moment. Markendorf. Also ich weiß, so ein Filmchen, so ein kurzer Ausschnitt war noch online, aber ich finde ihn jetzt auch gerade nicht. Opfer eines Arztes. Moment, eventuell habe ich es gerade. Ah, jetzt kommt wieder die Werbung und so. Naja, auf jeden Fall, wenn ich das Video nochmal wieder finde, dann schicke ich Ihnen das einfach per E-Mail mit zu. Mhm. Machen wir es so. Und die Nummer von der Regina Otter hatte ich Ihnen auch nochmal geschickt. Ja, haben Sie da nochmal jetzt nochmal Glück gehabt? Bei wem? Bei Dr. Regina Oerte hier, da hatten Sie doch hier, als ich Ihnen die Nummer das erste Mal gegeben hat, hatten Sie angerufen, da waren Sie wohl in der Praxis gelandet. Ich habe Ihnen jetzt aber nochmal die Nummer geschickt. Also ich meine, ich hätte Ihnen damals schon die richtige gegeben, aber kann auch sein, dass ich irgendwie was verwechselt habe. Muss ich gucken. Hab's noch nicht versucht. Ja, das ist jetzt, also die Nummer, die ich Ihnen jetzt geschickt habe, das ist auf jeden Fall die von Ihrer Privatadresse. Ah ja, gut. Rangehen. Ja gut, weiß ich Bescheid. Und was die eine Schwester angeht, hier, über die ich mit Ihnen schon mal gesprochen hatte, die habe ich jetzt nochmal angerufen. Die hatte ich auch direkt hier in ihrer Fachambulanz, wo sie arbeitet, nochmal dran bekommen. Und sie wäre auch bereit, sich mal mit mir außerhalb der Klinik zu treffen, um mir mal so ein paar Sachen zu erzählen über das, was sie jetzt so erlebt hat, hier, sprich, wo sie früher in der Psychiatrie und dann mitgearbeitet hat. Langsam, wer ist das? Das ist hier eine Schwester, die heißt Petra Wiese. Die arbeitet hier im Marienstift. Aha. St. Marienstift heißt das kleinere Klinikum. Das ist so ziemlich die einzige Klinik, wo ich bisher halt bloß gute Erfahrungen gemacht hatte, weil da hatte mir auch der Chefarzt der Urologie die Schäden im urologischen Bereich bestätigt. Also, wenn sie sich mit Ihnen trifft, dann sollten sie sich in der Öffentlichkeit treffen. Da dürfen sie heimlich aufnehmen. Nicht aus List, sondern damit sie hinterher genau horchen können, was sie gesagt hat. Sie schreiben das ja nicht gleich alles mit. Ja. Also, irgendwo Gastwirtschaft öffentlich, da man draußen sitzt. Aber Park oder so, irgendwas steht ja auch in der Richtung. Ja, und dann Diktiergerät, aber so, dass sie das nicht sieht. Sie dürfen heimlich in der Öffentlichkeit aufnehmen. Wenn das für öffentliches Interesse ist, richtig? Nein, verboten ist nur der Mitschnitt, wenn nicht öffentlich gesprochen wird. Also Okay, ich in der bin so Öffentlichkeit warm. gilt das Strafnicht, dieses Strafgesetz. Ach so. Jeder darf mit dem Mikrofon durch die Fußgängerzone gehen und heimlich aufnehmen. Okay. Naja, weil ich wollte ja sowieso, also je nachdem, wie viel sie bereit ist, mir zu erzählen, würde ich ihr am Ende ja auch mal vorschlagen, dass sie vielleicht da mal sie anruft und ihnen vielleicht auch mal ein Interview gibt. Ja. Das wird sie wahrscheinlich nicht tun. Sie will ja nicht ihre Stelle gefährden. Naja, ich meine, sie haben ja auch mal erwähnt hier, dass sie ja das auch mit Stimmverzerren und Anonymen und so machen können und dann Erreicht nicht. reicht nicht in dem Fall. Also fragen Sie mal die Frau in der Öffentlichkeit treffen, dann aufzeichnen, damit Sie hinterher nochmal hören können, was sie genau gesagt hat. Wie gesagt, nachdem was ich alles durch habe, da habe ich ja ein absolut wirklich kein Problem damit. Hier immer, wenn ich was höre, dass ich Ihnen das dann weitergebe, das ist für mich, mir ist das nur recht. Ja gut, ich versuch's mal mit der Örtel. Alles klar, okay, dann. Ja, auf Wiederhören. Noch mal. Okay, tschüss.